Spiel ein bisschen schlechter. Ich stehe bei der Gitarre. Das ist besser. Dann ist es die. Ich spiele ein bisschen. Wenn der Diddy über die Straße geht, dann fährt ihn ein Auto über. Der Diddy auf dem Tulpenfeld tut er oft ohne Geld.